Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran, sah nach der Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, hält sich die Flut empor. Aus den bewegten Wassern rauscht ein feuchtes Weib hervor. Und wie er sitzt und wie er lauscht, hält sich die Flut empor. Aus den bewegten Wassern rauscht ein feuchtes Weib hervor. Was lockst du, meine Brut? Mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut, hinauf in Todesglut. Ach, wüsstest du, wie's Fischlein ist, so wohl ich auf den Grund. Du stehst herunter, wie du bist, und würdest sank er hin und ward nicht mehr gesehen.